Menschen kriegen von mir einfach keine Liebe. Immer weiter, dass ich Menschen von mir weiter wegschiebe. Immer diese gottverdammten Scheißgefühle. Doch am Ende geht es um das, was ich fühle. Das ist nicht, weil ich nicht mehr spüre. Menschen, die mein Herz schon lange nicht berühren. Kälte ließ mich vor langer Zeit erfrieren. Ihr könnt weiter eure Scheiße mit mir probieren. Doch das wird alles nicht sein. Nichts kann funktionieren. Im Gegensatz zu euch suchte ich die Schutz. Meine Welt war schon kaputt, seitdem ich denken kann. Und so bildete ich mir ein Ebenbild. Ich bin besessen und der Hunger in mir drin. Er wird niemals gestellt. Ich fütter diesen Dämon, der in meiner Seele chillt. Keiner von euch wartet, sitzt mit mir im selben Boot. Seit ungefähr 8 Jahren bin ich jetzt schon tot. Und du willst nicht mit mir tauschen, mit meinem Leben abgeschlossen. Aus dem Orphan Worte beten, aus dem Beten Worte schreien. Und nun lauf ich ganz allein durch die Finsternis des Seins. Keine Liebe für die Welt, ich wurde hart wie Stein, wie ein unbrechbarer Fels, der an keiner Welle bricht. Der Schatten meiner selbst oder von dem, was du bist. Bestimmt von der Gelegenheit des zeitlichen Moments. Ich hatte nie das Glück, wirklich glücklich zu sein. Und das Lächeln, die Fassade, meine Maske, die ich trage. Hinter dem Deckmantel sieht es wahrlich düster aus. Alles war bloß alles grau, alles was sich noch anstaut. Könnte das Fass zum Überlaufen bringen, damals lief ich amok. Heute bin ich schlau, ich setz mich hin, schreib einen Text und lass alles raus. Musik ist meine Therapie, mit der ich dieser Welt entflieh. Und was ich alles brauch, verteilt sich in dem Raum in Energie. Aus wenn ich reflektiere den Hass auf eine ganz spezielle Art. Ich wünsche mir die Freiheit, diese Freiheit von meinem Ich. Und die Kette, die mich fesselt, egal wo ich auch nur bin. Ich wünsche mir die Freiheit, diese Freiheit von meinem Ich. Und die Kette, die mich fesselt, egal wo ich auch nur bin.